Während mir die Übungen körperlich allerhand Unbehagen verursachen, ist die Wirkung auf meinen Geist eine so wohltuende, dass ich mich oft fragen muss, bin ich wirklich so frohgemut oder ist diese gar ein Leichtsinn? Denn durch jüdische Geschäftsleute zu einem Unternehmen animiert, ging dasselbe nicht nur die schiefe Ebene, sondern es blieben mir noch ca. 10.000 Mark Schulden übrig, die allerdings durch mein elterliches Erbe gedeckt sind. Ich selber aber bin dadurch vollkommen vermögenslos geworden. Dabei habe ich dauernd gerichtliche Drohungen, Zahlungsbefehle und so weiter von meinen Gläubigern und muss ich jetzt doppelt wundern, dass ich den Kopf nicht verliere und noch guten Mutes bin, ja sogar ohne Mühe fertig bringe, noch recht fröhlich zu sein. Dass ich unter den gegebenen Umständen in sehr dürftigen Verhältnissen lebe, denn dauernd zahle ich in Raten mit der letzten Mark, die ich erübrigen kann. Nun aber hat mir die Bank meinen Kredit gekündigt und ich stehe vor der Möglichkeit, den Offenbarungseid ablegen zu müssen. Die Runengymnastik übe ich regelmäßig weiter, jedoch in den letzten kalten Tagen im Zimmer. Es will mir scheinen, als verspürte ich die Wirkung hier stärker. Kann hier ein Linoleumboden hinderlich sein, auch zur Ableitung der üblen Strahlen in die Erde, wenn ich die aufgegebene Sendeübung mache? Kann als Aushilfe auch die Ableitung in ein Waschbecken mit Wasser vorgenommen werden? Ich habe die Ableitung bisher nur auf dem Linoleumboden vorgenommen und habe das Gefühl gehabt, dass die Ableitung auch geschehen ist. In der Astrologie, in der ich in der Deutungsfähigkeit immer etwas unsicher war, bemerkte ich seit Neuerem eine bedeutend größere Sicherheit und besonders ohne Regelbuch gebe ich Deutungen, die von den betreffenden Personen als voll zutreffend bestätigt werden. Es sind Aussagen, die meistens in einem Regelbuch gar nicht zu finden sind. Im Übrigen bin ich von einer inneren Ruhe und Harmonie durchdrungen, die mich meine geldlichen Nöte fast ganz vergessen lassen, bis ein neuer Brief mich wieder aufrüttelt. Es sind eben noch manche Gläubiger dabei, die ich eben bevorzugt bezahlen möchte, weil sie ihr Geld selber sehr notwendig brauchen können. Mit Runenheil, ihr ergebener Name. Zweiter Runenübungsbericht. Den 5. Januar 1932. Langsam fühle ich meine Kräfte erstarken. Eine Beobachtung, die mich immer mehr bestärkt, in den Runenübungen weiter fortzufahren. Nach Eingang der Liste Nummer 1 für die Hilfesendeübungen bin ich dazu übergegangen, die Übungen morgens und abends bei Sonnenaufgang und bei Sonnenuntergang etwa 45 Minuten jedes Mal auszuführen. Über die verschiedenen Feiertage, in denen ich mehrmals verreist war, konnte ich die Übungen nicht immer zur selben Zeit einhalten, auch meist nicht so lange. Wenn ich die Übungen beginne in meinem Zimmer, höre ich meist unvermutet einen Krach in irgendeinem Möbelstück, das sich aber nie wiederholt, wenigstens nicht, wenn ich halbwegs beobachten will, ob sich dieser Vorgang wiederholt. Bevor ich die Hilfesendungen mache, übe ich etwa 10 bis 15 Minuten. Die Sendeübung selbst strengt mich ziemlich an, besonders wenn ich sie länger als 4 oder 5 Minuten mache. Ich erhole mich aber nachher immer schnell. Das Stechen auf den Lungenspitzen ist seit einigen Tagen verschwunden. Auch habe ich nicht mehr so viel Auswurf. Der Schlaf ist sehr gut. Innere Ruhe nimmt immer mehr zu. Das Grübeln, wie ich wohl morgen oder übermorgen Geld verdienen werde, um leben zu können, ist verschwunden. Im Gegenteil, ich stelle fest, dass trotz der schlechten Zeit immer dann Einnahmen kommen, wenn ich Geld benötige. Trotzdem die Zeit vor den Feiertagen astrologisch für mich nicht gerade günstig war und ich anfangs nicht wusste, wie ich am Monatsende meine Miete bezahlen sollte, hatte ich auf einmal so viel, dass es zu allem langte. Sonst spezielle Beobachtungen habe ich über die Feiertage nicht gemacht. Zum Jahreswechsel wünsche ich noch nachträglich viel Glück und bin mit Runengruß Ihr ergebener Name. Dritter Runenübungsbericht. Den 16. Februar 1932. Nachträglich habe ich im eigenen Weg gelesen, dass die wöchentlichen Berichte in monatliche Berichte geändert worden sind. Im Nachstehenden gebe ich nun meinen dritten Bericht über meine weiteren Erfahrungen in den Runenübungen. Auf 1. Januar habe ich meine Wohnung geändert und habe nicht beachtet, dass dieser Moment eine beachtliche Rolle für mich spielen könnte. Infolge der Kälte habe ich die Runenübungen im Zimmer gemacht, nicht immer auf demselben Platze. Vor einer Woche erst fiel mir auf, dass ich trotz allen Übens immer matter wurde und zu verschiedenen Zeiten kostete es mich eine ungeheure Anstrengung, die Übungen überhaupt durchzuführen. 5 bis 10 Minuten lang kostete es immer einen Kampf, dass ich während der Übung entweder nicht einschlafe oder überhaupt zusammenklappe. Erst dann allmählich gewann ich Kraft. Dann machte ich die Feststellung, dass ich mehr als sonst Schlafbedürfnis empfand. Ferner nahm meine Nervenkraft mehr ab wie zu, besonders während der Nacht, während ich mich am Tage etwas aufholen konnte. Ganz plötzlich kam ich auf den Gedanken, meine Schlafstelle mittels dem Pendel auf eine eventuelle unterirdische Wasserader zu untersuchen und musste tatsächlich das Vorhandensein einer solchen feststellen. Der Grund meiner abnorm abnehmenden Kräfte über Nacht ist nun geklärt. Auch warum ich bei Übungen anfangs mehr erschlaffte, letzteres immer dann, wenn ich meine Übungen über der Wasserader stehend machte. Ich sehe mich nun allerdings genötigt, auf 1. April wieder umzuziehen. Sonst hat sich meine wirtschaftliche Lage wesentlich gebessert, trotz der in diesem Monat am 6. fällig gewesenen Opposition Jupiter zur Geburtssonne. Meine kritische Wirtschaftslage, wovon ich das letzte Mal schrieb, hat sich überraschend zum Guten gewendet. Die Übungen mache ich regelmäßig morgens und abends, nicht immer gerade eine halbe Stunde, aber mindestens eine Viertelstunde, je nach meiner freien Zeit. Berufshalber musste ich hin und wieder die Übung ausfallen lassen, jedoch nur selten. Im Ganzen bin ich von den Erfolgen überrascht, überall eine Wendung zum Guten, eine frohe Zuversicht und Zufriedenheit. Ich freue mich riesig darauf, dass bald die weiteren Bände der Runenbücherei in meine Wohnung kommen und begrüße Sie in dieser Hoffnung dankbewegt, Ihr ergebener Name. Anmerkungen zu diesen 3 Briefen. 1. Brief, Absatz 3. Ja, die endgültige Heilung wird durch die Runenübungen bewerkstelligt. Absatz 4. Ist alles ohne weiteres geregelt. Es geht kein Runenübender unter. Absatz 5. Ableitung durch Linoleum kann erfolgen, besser aber ist, wenn man im Zimmer übt, nach der Heilrunensendung Ableitung in der Art, dass man das Fenster öffnet und an der Steinmauer außen ableitet oder an Wasserleitungsrohre oder über einer elektrischen Leitung den Erdschluss macht. Auch kann man die Hände nach Heilrunensendung ohne Seife waschen und das Wasser gleich fortgießen. Absatz 6. Ja, alle Fähigkeiten werden wach durch die Runenübungen, in den Büchern kann nur das Gröbste stehen. Absatz 7. Monatliche Berichterstattung genügt, wöchentlich ist besser und freigestellt. Zum Brief vom 5. Januar 1932. Absatz 3. Das Krachen in den Möbelstücken ist Folge der Aufladung des Zimmers mit Spannung. Der Körper strahlt Wellen ab. Er sendet. Absatz 4. Die Anstrengung lag wohl daran, dass eine unterirdische Wasserader vorhanden war. Siehe Brief vom 16.02. Absatz 5. Die Lungensache ist also verschwunden. Die Abstrahlung des Briefschreibers regeln nun auch seine materiellen Bedürfnisse. So ist es recht. Also, Marby hat nicht zu viel versprochen. Zum Brief vom 16. Februar 1932. Absatz 2. Also eine kraftsaugende Wasserader. Umzug ist das Beste. Absatz 3. Ja, die Runen überwinden auch die Sternenstellungen, wo irgend möglich. Alles regelt sich zum Guten nach einem geheimnisvollen Plan. Die Runenübungen wirken im Stillen und lenken zum guten Ziel auf allen Gebieten. Ich wünsche weiter unserem Briefschreiber gute Fortschritte und vollen Lebenserfolg. Bete und arbeite, das heißt, übe die Runen deiner Vorfahren und tue deine Pflicht. Dann stehen alle Wege Zug um Zug offen. Runenheil, Friedrich Bernhard Marby. Alle, einige von vielen 100 Briefe, sind wörtlich abschriftlich hier wiedergegeben. Der Ortsname wurde verändert oder fortgelassen, wie auch die Namen der Einsender. Ende des Buches.